Kontrolle gesetzt, doch ich schon serviert. Adresse 1, Adresse 2, gesehen wir uns sie. Pink und Flame im Ätherlicht, Management-Signale, dass die Stille bricht. Die Stille bricht, Sequence Control zählt im Takt. QoS Control hält den Fluss intakt. Adresse Arm, ich ziel, Adresse Tod, ich quelle. Adresse B als Sessibit, wir kennen die Stelle. FTS prüft, ob alles stimmt, doch der Backchannel zeigt, was sie wirklich nimmt. Bounce, den B-Kicken, 4 Tupel, Feuer, 64 Bytes, die Wahrheit wird teuer. Wir schauen die Schauer, die uns belauern. 8 durch 2, 11, lässt die Masken zerhauen. Management Control, Satan Beat, jede Mac-Schicht verrät, was geschieht. Sie spionieren, wir projizieren, CIA-Haus lässt die Files explodieren. Probe Response mit Timestamp klar, TSF-Zähler, die Wahrheit ist da. Radio Timeheader, TSFT blinkt, Monitor-Mode zeigt, was wirklich verlinkt. RTS, CTS im Raum, Control-Frames tanzen, man glaubt es kaum. Data-Frames verschlüsselt, DPA wach, doch der Bat-Channel lacht in der Nacht. Frame-Body flüstert, viel Layer sinkt. Wir reiten die Modulation, bis der Vorhang springt. Management Control, Data Beat, jede Mac-Schicht verrät, was geschieht. Sie spionieren, wir projizieren, CIA-Haus lässt die Files explodieren. Flame Body flüstert.